Die Zeitung Rodong Shimun vom 25. März veröffentlichte einen gemeinsamen Leitartikel der Zeitung Rodong Shimun und der Zeitschrift Glosa mit dem Titel »Der Sieg des koreanischen Sozialismus ist eine Wissenschaft«. Im Leitartikel wurde betont, der Sieg des koreanischen Sozialismus sei eine unvermeidliche Sache der Geschichte sowie eine Wissenschaft und Wahrheit. Die Führung von der großen Partei sei ein entscheidender Faktor, der den Sieg des koreanischen Sozialismus garantiere. Die Überzeugung des koreanischen Volkes vom Sieg seines Sozialismus sei unerschütterlich. Die Armee und das Volk der TVRK würden mit der festen Überzeugung, dass der koreanische Sozialismus und sein Sieg eine Wissenschaft seien, auf dem Weg des Sozialismus bis zum letzten voranschreiten.